Als nun Sanballat und Gesem, dem Araber, und unseren übrigen Feinden zu Ohren kam, dass ich die Mauer gebaut hatte, so dass kein Riss darin übrig geblieben war, wenn ich auch bis zu dieser Zeit die Tür noch nicht in die Tore eingesetzt hatte, da sandten Sanballat und Gesem zu mir und ließen mir sagen, komm, dass wir in einem der Dörfer in der Ebene von Ono eine Zusammenkunft halten. Dabei beabsichtigten sie aber, mir Böses anzutun. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich bin mit einem großen Werke beschäftigt, so dass ich nicht hinabkommen kann. Das Werk kann unmöglich liegen bleiben, indem ich es im Stiche lassen sollte, um zu euch hinabzukommen. Und sie sandten auf diese Weise viermal zu mir, aber ich antwortete ihnen in der angegebenen Weise. Da sandte Sanballat noch ein fünftes Mal zu mir, und zwar seinen Diener mit einem offenen Brief in der Hand. Darin stand, unter den Völkern verlautet, und Gasmu sagt aus, du und die Juden, ihr beabsichtigtet, euch zu empören, deshalb seist du dabei, die Mauer zu bauen, und wollest König werden, wie aus Aledem hervorgehe. Auch habest du Propheten angestellt, dass sie zu deinen Gunsten in Jerusalem ausrufen sollen, er sei König in Juda. Und nun werden derartige Gerüchte dem Könige zu Ohren kommen. Darum komm, dass wir eine Zusammenkunft halten. Da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts derartiges geschehen, wovon du sprichst, vielmehr ersinnst du das nur von dir aus. Denn sie alle wollten uns in Furcht jagen, indem sie dachten, ihre Hände werden erschlaffen und von dem Bau ablassen, so dass er nicht zustande kommt. So stärke nun, betete ich, meine Hände. Und ich kam in das Haus Semajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Metabeels, während er in seinem Hause abgesperrt war. Der sprach, wir wollen zusammen in den Tempel Gottes, in den Hauptraum hinein, gehen und dann die Türen des Hauptraums verschließen, denn es werden welche kommen, dich zu töten, und zwar werden sie des Nachts kommen, dich zu töten. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte unsereiner den Hauptraum des Tempels betreten und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen. Und ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er hatte die Weissagung über mich geredet, weil Tobia und Sanballat ihn gedungen hatten. Zu dem Zwecke war er gedungen, dass ich mich fürchten und also tun und mich versündigen sollte, und das hätte ihnen dann als Anlass zu übler Nachrede gedient, damit sie mich verlästern könnten. Gedenke, mein Gott, Tobia und Sanballat diese ihre Taten, auch der Prophetin Noadia und den übrigen Propheten, die mich in Furcht jagen wollten. Und die Mauer wurde fertig am 25. des Elul, nach 52 Tagen. Als nun alle unsere Feinde dies vernahmen, gerieten alle Völker rings um uns her in Furcht und kamen sich nun sehr viel kleiner vor, und sie erkannten, dass infolge des Beistands von Seiten unseres Gottes dieses Werk zustande gekommen war. Auch ließen in jenen Tagen die edlen Judas viele Briefe von sich an Tobia abgehen und erhielten solche von Tobia. Denn in Juda gab es viele, die eidlich mit ihm verbündet waren, denn er war der Schwiegersohn Sachanjas, des Sohnes Aras, und sein Sohn Johanan hatte die Tochter Mesolams, des Sohnes Berechias, geheiratet. Auch pflegten sie vor mir von seinen guten Absichten zu reden und wiederum ihm meine Worte zuzutragen, auch Briefe hatte Tobia gesandt, um mich in Furcht zu jagen.